Ein Mann aber mit Namen Ananias nebst seiner Frau Sapphira verkaufte ein Gut, unterschlug vom Erlös mit Vorwissen auch der Frau und brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu belügen und zu unterschlagen vom Erlös aus dem Lande? Konntest du es nicht behalten als dein Eigentum und ebenso nach dem Verkauf frei verfügen über das Deinige? Warum hast du dir das in den Sinn gesetzt? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Wie aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied, und große Furcht kam über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach Verfluss von etwa 3 Stunden aber trat auch seine Frau ein, die von dem Vorgefallenen nichts wusste. Petrus aber redete sie an: Sage mir, ob ihr das Land um so und so viel abgegeben habet? Sie aber sagte: Ja, um so viel. Petrus aber sagte zu ihr: Was ist das, das ihr zusammen ausgemacht habt, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Türe, sie werden dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Als aber die jungen Männer eintraten, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Manne. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dieses hörten. Durch die Hand der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk, und sie pflegten alle sich zu vereinigen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte niemand sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk sah an ihnen hinauf. Umso mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, Scharen von Männern und Frauen. So dass sie die Kranken selbst auf die Straßen hinausbrachten und auf Betten und Bahn hinlegten, damit, wenn Petrus käme, doch sein Schatten auf einen von ihnen fallen möge. Es strömte aber auch die Menge von den Städten der Umgegend Jerusalems zusammen, und sie brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern belästigt waren, die wurden alle geheilt. Der Hohepriester aber erhob sich samt seinem ganzen Anhang, das heißt der Sekte der Sedduzäer, und sie wurden voll Eifersucht und legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentliches Gefängnis. Ein Engel des Herrn aber öffnete bei Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet auf und verkündet im Tempel dem Volke ohne Vorbehalt die Worte von diesem Leben. Da sie aber das hörten, gingen sie um die Morgenfrühe in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber stellte sich ein mit seinem Anhang, und sie riefen das Synedrium zusammen und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels und schickten ins Gefängnis, sie zu holen. Die Diener aber, da sie hinkamen, fanden sie nicht im Gefängnis. Sie kehrten aber zurück und berichteten: Das Gefängnis haben wir mit aller Sorgfalt verschlossen gefunden und die Wächter an den Türen stehend, aber da wir öffneten, haben wir drinnen niemand gefunden. Wie aber der Kommandant des Tempels und die Hohenpriester diese Dinge hörten, sannen sie vergeblich darüber, was das sein solle. Es erschien aber einer und meldete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Hierauf ging der Kommandant mit seinen Leuten hin und holte sie, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volke, sie möchten gesteinigt werden. Sie brachten sie aber vor das Synedrium, und der Hohepriester befragte sie also: Wir haben euch doch strenge befohlen, nicht auf diesen Namen zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt auf uns das Blut dieses Menschen bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr hingerichtet hattet durch Aufhängen am Holz. Den hat Gott als Führer und Erlöser erhöht zu seiner Rechten, zu geben Israel Buße und Sündenvergebung. Und wir sowohl sind Zeugen dieser Dinge, als auch der Heilige Geist, welchen Gott gegeben denen, die ihm gehorchen. Sie aber, da sie dieses hörten, ergrimmten sie und waren entschlossen, sie umzubringen. Es stand aber im Synedrium ein Pharisäer auf, mit Namen Gamaliel, ein bei allem Volk angesehener Gesetzeslehrer, hieß die Leute einen Augenblick hinausführen und sprach zu ihnen: Ihr israelitische Männer, nehmt euch in Acht bei diesen Leuten mit eurem Vorhaben. Denn vor diesen Tagen stand auf Theudas, der machte etwas aus sich, dem hingen etwa 400 Männer an, er wurde getötet, und alle, die sich zu ihm hielten, versprengt und vernichtet. Nach ihm stand auf Judas der Galiläer, in den Tagen der Schatzung, und brachte ein Volk zum Abfall unter seiner Führung, und er ging zugrunde, und alle, die zu ihm gehalten, wurden zerstreut. Und für diesmal sage ich euch, lasset ab von diesen Leuten und gebt sie frei, denn wenn der Plan oder das Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden, ist es aber aus Gott, so vermöget ihr nicht sie zu vernichten, um nicht gar als Gottes Widersacher erfunden zu werden. Sie folgten ihm aber, ließen die Apostel rufen und mit Ruten züchtigen und befahlen ihnen nicht auf den Namen Jesus zu reden und entließen sie. Da zogen sie mit Freude ab aus dem Synedrium, weil sie gewürdigt worden, um des Namens willen beschimpft zu werden. Und sie ließen nicht ab, täglich im Tempel und zu Hause zu lehren und die frohe Botschaft von Christus Jesus zu verkünden.